Modul 5 Berufliche Orientierung Bewerbung Berufliche Situationen Aufgabe 2a und b Hallo Axel, Mehmet hier. Ich wollte mich mal wieder melden. Hi Mehmet, wie geht's dir? Lange nichts von dir gehört. Du hattest mir so viele gute Tipps gegeben und deshalb hatte ich keine Zeit mehr. Erzähl, was hast du gemacht? Und bist du schon Millionär? Leider noch nicht ganz, aber eins nach dem anderen. Also zuerst habe ich meine B2-Prüfung geschafft. Habe ich dir überhaupt von dem Kurs erzählt? Hat gut geklappt. Dann war ich bei der Bildungsberatung Buki. Die haben sich alle meine Unterlagen angesehen und mit mir einen 3-stündigen Eignungstest gemacht. So haben sie meine Stärken und Schwächen herausgefunden. Danach war ich vielleicht fertig. Und? Haben sie gemerkt, dass du ein Genie, so eine Art Albert Einstein bist? Sein kleiner Bruder. Aber im Ernst, es sieht gar nicht so schlecht aus. Inzwischen ist mein Studium der Wirtschaftswissenschaften aus meiner Heimat hier als kaufmännische Berufsausbildung anerkannt worden. Auch durch meine Praxis in dem Bekleidungsgeschäft. Anscheinend kann ich ganz gut rechnen und gut mit Menschen umgehen. Aha, aber das wussten wir doch schon vorher. Was sagten Sie, was du jetzt machen sollst? Sie schlugen mir vor, eine Weiterbildung als Immobilienkaufmann zu machen. Sie sagten, meine Erfahrungen in Bekleidung und Gastronomie seien für einen qualifizierten Job nicht so aussichtsreich. Aber Häuser und Eigentumswohnungen, dafür würden die Leute hier letztes Geld ausgeben. Klar, bei den niedrigen Zinsen im Moment. Das hätte eine gute Perspektive, hieß es. Hört sich gut an, mach das doch. Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Sie sagten, ich könnte auch zuerst ein paar Wochen ein Praktikum in einer Firma, zum Beispiel in einer Hausverwaltung, machen. Da will ich herausfinden, ob mir das gefällt. Und noch ein Problem gibt es. Ich hasse Probleme. Also, was ist es? Sie sagten nach dem Test, dass mein Deutsch eigentlich ganz gut ist, auch die Rechtschreibung und so. Aber meine Texte, da waren sie nicht so freundlich. Sie sagten, die wären wie Salat. Man müsste alles dreimal lesen, bis man weiß, worüber ich schreibe. Aber es stimmt, das haben mir auch schon andere Leute gesagt. Da habe ich wieder eine Idee für dich. Wende dich doch wieder an die VHS. Die bietet auch immer Kurse zur Geschäftskorrespondenz an. Zu was? Ach so, so nennt man den Bereich des beruflichen Schriftverkehrs, also zum Beispiel Briefe an Kunden oder Mitteilungen an Kollegen. Frag doch da mal nach. Das klingt gut. Wieder ein toller Tipp von dir. Vielen Dank.